Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht, die Woche 52 2010 am 26.12. Juhu! Na? Wahnsinn! Jetzt haben wir es bald geschafft. Die letzte Sendung in diesem Jahr, am 2. Januar gibt es dann die neueste. Und ja, das. Ich habe lange überlegt, ob ich nicht einen Rückblick machen soll über das ganze Jahr über. Aber naja, wir machen ja schon jede Woche einen Rückblick über die Woche. Und dann nochmal einen Rückblick über das ganze Jahr. Ja, vielleicht können wir mal so ein bisschen überlegen, was waren die größten Themen 2010. Ich sag mal, am stärksten Erinnerung sind immer die Themen, die am Ende des Jahres dann eben kamen, ja, sei es jetzt eben die WikiLeaks-Geschichte, oder die Veröffentlichung von Android Froyo, na gut, kam am Mitte des Jahres, oder eben dann jetzt das Gingerbread. Das sind so die Sachen, die einem dann natürlich erstmal in Erinnerung bleiben, aber es ist natürlich weitaus mehr passiert 2010, gerade in Sachen Vorratsdatenspeicherung etc. Da ging es doch ziemlich rund. Auf verschiedenen Stellen. Und ich denke, dass das Thema Vorratsdatenspeicherung, das wird uns sicherlich auch noch im nächsten Jahr beschäftigen. Ja. Denn keine Einigung ist bisher irgendwie auch nur ansatzweise in Sicht, und das ist bis jetzt auch gut so. Ja. Da wird ja alles Mögliche, in die Waagschale geworfen. Einige wollen eben dieses Quick Freeze, ein neuartiger Ausdruck wieder, um eben doch noch irgendwie an die Daten ranzukommen. Ja. Klar, ist natürlich besser als jetzt eine pauschale Speicherung von allen möglichen Daten, aber es ist schon die Frage, inwiefern dann ein Quick Freeze die Arbeit erleichtern sollte für die Polizei, wenn gleichzeitig auch nicht generell Daten vorher gespeichert werden, ja. Also das ist schon ein bisschen skurril, ja. Also wenn man zum Beispiel wenn die Polizei etwas nachforschen möchte, was man eben zum Beispiel getan hat, wenn es etwas Illegales ist, da kann man so ein Quick Freeze beantragen, ich breche mir ja die Zunge dabei schon. Und dann heißt es, okay, die Daten werden eben jetzt mal festgehalten, damit wir die dann eventuell auswerten können. Das wäre ja dann eigentlich nur dann, sage ich mal, in Ordnung, wenn das für künftige Straftaten gültig wäre. Und das ist natürlich auch das, was man eben generell damit sagen will. Also man kann niemand generell unter Verdacht stellen. Ja. Stattdessen muss erst, wenn derjenige bereits verdächtigt wird, so etwas zu tun, ja, was weiß ich, irgendwas Illegales herunterladen oder ähnliches Sachen, weiß nicht, wobei es ja immer die Frage ist, was ist illegal herunterzuladen, ja. Sicherlich gibt es ein paar Sachen, ja. Bombenbauanleitungen, ich weiß nicht, ist das illegal? Egal, sagen wir es mal ganz einfach so, das wären Bombenbauanleitungen, ja. Und das, da wird einer verdächtig, der möchte jetzt sowas bauen, und dann könnte man so ein Quick Freeze beantragen, aber dann müsste es ja eigentlich auch nicht Quick Freeze heißen. Ja. Andersrum ist natürlich, wenn jetzt jemand nichts getan hat, bis jetzt, und tut dann vielleicht was oder wird verdächtigt, dass er was tut, was illegal ist. Und tut man die Daten also einfrieren, die sowieso bereits vorher, schon bevor er verdächtigt wurde, also ja, hier gespeichert wurden. Und dann ist das natürlich wieder was anderes, finde ich. Also ich weiß, es hört sich an wie Haarspalterei, ist aber eigentlich eine Frage. Und auch der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhoff, sagte eben zum Hamburger Abendblatt, anlassloses, pauschales Speichern von Daten sei verfassungswidrig. So, ja. Das ist eigentlich eine relativ klare Aussage. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man das dann umsetzen sollte mit dem Quick Freeze. Egal, auf jeden Fall. Noch klarer gibt sich natürlich der Journalistenverband. Der sagt, keinerlei Speicherung, also überhaupt nichts dergleichen, denn das verstoße oder das würde die Quellen, den Quellenschutz praktisch ad absurdum führen. Und das ist ganz korrekt so, ja. Aber ich finde mal wieder interessant, dass die Presse sich da melden muss. Eigentlich finde ich, hat oder sollte eine Privatperson genau dieselben Rechte haben. Das heißt, niemand hat zu wissen, wenn ich das nicht will, mit wem ich wann, warum gesprochen habe. Ganz einfach. Und wenn es denn ein Verdacht gegen jemand gibt, dann muss das höchstrichterlich eben beantragt werden, dass die Daten von dieser Person für eine gewisse Dauer gespeichert werden kann oder darf, um dann eben eine Straftat zu ermitteln. Und ich finde, das ist auch vollkommen ausreichend. Ja. Ich muss, wenn ich zum Beispiel ja, in der Stadt rumlaufe, ja, dann muss ich nicht mich melden oder ich muss nicht die Daten bereitwillig abgeben, wo ich wann gewesen bin, ja, wenn ich durch die Stadt laufe. Auch wenn was passiert. Ich meine, es passiert in Städten viel. Deswegen müssen trotzdem nicht alle Leute sich offenbaren und der Polizei oder dem Staat mitteilen, wann sie wohin, warum gegangen sind. Das ist eine Frechheit. Das wäre unglaublich. Das wäre ein reiner Polizeistaat. Aber genau das wird ja verlangt im Prinzip in der virtuellen Welt, dass man quasi überall, wo man hingeht, die Hosen runterlässt. Ja. Und sagt, ja, ich war hier. Ja. Es geht erstmal überhaupt niemand etwas an, ob man hier war, wenn nichts Illegales bewiesen werden konnte. Erst dann hat es zu interessieren, wo man eventuell gewesen ist. Ja. Und wenn dann eben etwas dort passiert und man muss herausfinden, wer wo wann war, tja, dann ist es wie im realen Leben eben auch, dass eben die Privatsphäre, die Sicherheit der Bürger eben auch vorgehen muss, ja, bis zu einem gewissen Maße. Und da gibt es schon halt Ermittlungsmethoden, die es möglich machen, dann eben trotzdem eventuell Leute dingfest zu machen. Das sieht man in der realen Welt, kann man auch Leute eben ausfindig machen, auch wenn sie anonym einfach so durch die Stadt laufen, möglicherweise sogar noch vermummt. Ja, und trotzdem findet man immer wieder Möglichkeiten. Und das ist auch richtig so, dass es nicht ganz so einfach ist, dass wir uns das registrieren lassen müssen, wo wir wohin gehen. Und dasselbe eben möchte ich auch für den virtuellen Raum. Ja, wie sagt doch Merkel immer, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Ja. Das Internet ist aber auch kein rechtefreier Raum. Gut, also, jetzt habe ich schon gleich am Anfang hier wieder so ein schlimmes Thema gebracht, aber ja, das war eben ein Thema, das ganze Jahr über eigentlich präsent war. Und ich fürchte, das wird auch noch im neuen Jahr dann präsent sein. Auch interessant und viel lustiger und viel schöner. Ich komme wieder von, was weiß ich, also, ich habe einfach keine Ordnung hier. Das ist unglaublich. Ich springe hier zwischen den Meldungen rum. Naja, was soll's. Auf jeden Fall zurück in die Zukunft wird wieder zurückkommen. Ja. Also quasi zurück aus der Vergangenheit in die Zukunft. Denn es gibt ein neues Videospiel. Und das soll, ähnlich wie damals das Videospiel von Ghostbusters, eben eine Fortsetzung darstellen von diesem Videospiel. von diesem von dieser Filmreihe Back to the Future. Und der erste Teil ist jetzt draußen, gibt es für einen PC und kostet circa $25 jetzt. Und wird auch wohl Anfang 2011 für PlayStation erscheinen. Also auf jeden Fall interessant. Ja. Weitere Episoden sind dann für Februar, März und April geplant davon. Und dabei handelt es sich eben um eine Story, die im Jahr 1931 angesiedelt ist. Und Marty McFly muss sich da den Weg aus dem Gefängnis bahnen. Leider, was heißt leider, ja, Michael J. Fox konnte, ja, leider konnte Michael J. Fox nicht requiriert werden als Originalschauspieler, aber der Christopher Lloyd als Doc Brown, der ist dann eben mit von der Partie in diesem Videospiel, was immer das auch heißt, ja, also die Charaktere, die man auf ersten oder auf diesen Screenshots sieht, ja, das ist Marty McFly und eben Doc Brown. Was das mit den Schauspielern zu tun hat, weiß ich nicht, ob die dann eben Capturing Motion meinen oder so. Motion Capturing. Mo Capturing Motion. Ah! Naja. Leute, ne, es ist immer noch Weihnachten, ja, also ich bin noch vollgestopft mit Süßigkeiten, ja. Das Wetter ist ja, schön. Das Einzige, was man machen kann, sind Podcasts, ja. Aber naja, man muss eben doch mal raus und da graut es mir schon. Morgen, nein. Nun, also deswegen bin ich etwas verwirrt und ja. Man möge mir das nachsehen. Ich habe ja immer eine Entschuldigung, ja, für den vielen Käse, den ich laber. Und naja, gut, diesmal ist es eben das Wetter und Weihnachten, ja. Gußnachten, Entschuldigung. Jo, Skype hatte auch Probleme. Nicht nur ich beim Podcasten, sondern eben auch Skype beim Telefonieren. Und das ist noch ein Tacken schlimmer, denn tausende von Leute haben eben nicht mehr richtig skypen können. Und für manche ist das dann, ja und, ist egal. Nein, weil Skype wird eben sogar geschäftlich genutzt teilweise und das Teil muss funktionieren. Und da gab es eben letzte Woche schon sehr viele Probleme, aber bis dato sind immer noch Aussetzer und Probleme zu verzeichnen und ja, auch sind noch einige Leute quasi abgeklemmt aus, also ja, aus dem Text geht hervor, dass eben der solche sogenannten Super-Server da verantwortlich wären, die eben da wohl zusammengebrochen sind und ja, dann ging eben nichts mehr. Interessant, eigentlich ist ja Skype ein P2P-Dienst, wenn man so will. Also das heißt, die Daten müssten eigentlich von allen möglichen Computern übertragen werden und sollten eigentlich deswegen extrem robust laufen und genau gegen sowas eben gewappnet sein. Aber es ist eben doch nicht ganz dezentralisiert und da ist schon die Frage, inwiefern das eben dann auch wieder negativ zu sehen ist, denn bisher hatte man sowohl positive als auch negative Argumente dafür, dass eben der Traffic nicht zentralisiert ist. Jetzt sieht man, er ist sehr wohl zentralisiert und das heißt, es könnte eine zentrale Abhörstelle sozusagen geben. Ja, ne? Bin ich wieder hier ganz gewaltig hier in die Verschwörungstheorien abgedriftet. Aber naja, okay, in letzter Zeit sieht man ja mehr oft, dass es mit Verschwörungen eigentlich nichts mehr zu tun hat, sondern dass es eben oftmals Realität ist. Ja. Ich habe mich schon fast damit abgefunden. Ich habe ja auch last reden, ich twitter und basse und hau auf Facebook sowieso alles raus, was ich tue. Von daher. Ja, habe ich gut reden, ist mir das eh egal, ne, mit den Daten. Und was ich nicht über die Social Networks raushaue, das quatsche ich dann im Podcast aus. Ja, wunderbar. Ja. Vielleicht kriege ich mal was umsonst von jemand. Ja, pff, Probleme haben offenbar auch noch andere Leute, und zwar mit dem Chrome OS von Google. Ja, das ist ja letzte Woche fulminant gestartet, oder vorletzte Woche fulminant gestartet mit diesem Chromebook, ja, so gut der Ausdruck, Chromebook, ja. Nein, mit dem Chrome OS Notebook, ja, CR48 heißt der, glaube ich, und ja, der, den gab oder gibt es ja kostenlos für entsprechende Entwickler und so. Und ja, einige scheinen da aber trotzdem nicht ganz so begeistert zu sein von dem Teil, und ja, haben da relativ viel Hass drauf. Ja, auch so die Fanboys aus verschiedenen Lagern lassen ja keine Möglichkeit aus, Chrome OS an den Pranger zu stellen für alles Mögliche. Ja, übrigens ist mir letztens was passiert, gerade vor ein paar Tagen, das war voll schlimm. Ja, da habe ich statt Chrome OS, ja, habe ich, also CHROME, habe ich tatsächlich CHIME geschrieben, also irgendwie sowas wie Crime OS. Nein, Entschuldigung, Google, das wird nicht mehr vorkommen. Das war wirklich nur was. Nein, aber Google sieht das offenbar gar nicht so ernst, denn die haben eine Seite, ja, eine offizielle Seite ins Netz gestellt, bei dem man so Chrome OS Netbooks doch mal so richtig kaputt machen kann, ja. Richtig kaputt machen kann. Da wird in die Luft gejagt, da kann man drauf schießen lassen, das, was es sich verbrennen geht, glaube ich, noch, und ja. Alles Mögliche. Also man kann den Netbook oder das Notebook eben in 100 Stücke zerfetzen lassen in allen möglichen Varianten. Und ja, ich habe die Seite mal verlinkt. Wer also sich danach fühlt, hier seinen Hass auf das arme Chrome OS Notebook abzugeben, Google gibt einem die Möglichkeit dafür. Und ja, bitte. Entschuldigung, hab noch ein bisschen Husten. Ja, und wer das dann eben machen will, zack, auf geht's. Und ja, dann kann man sich seiner Zerstörungswut freien Lauf lassen. Ja. Kann man seiner Zerstörungswut wirklich freien Lauf lassen. Weiß gar nicht, warum hat das Google gemacht. Ja. Vielleicht, weil sie so viel Beschwerden haben über das Teil. Wer weiß, wer weiß. Aber man kann es ja eh nie allen recht machen. Ja. Das ist klar. Das weiß jede Firma. Ja, das wäre schlimm. Ich meine, wäre auch langweilig, wenn das möglich wäre, ja, es allen recht zu machen. Dann hätte man das perfekte Produkt, dann braucht man nie mehr etwas anderes. Ja, ein Glück, dass es das nicht gibt. Schon gibt es nämlich auch keine Auswahl mehr. Und Auswahl möchte man eben doch haben. Ja, also Kritik und Schelte gibt es ja immer. Und somit gibt es auch für jemand, der eine kostenlose Applikation rausbringt, ja, für die verschiedensten Geräte, auch der kriegt dann ja, die Schelte ab. Zum Beispiel, wenn man die ARD ist. Die Tagesschau-App ist jetzt offiziell erhältlich im Android Marketplace und auch auf anderen Smartphones. Und was soll ich sagen? Ja, ist okay. Sieht gut aus. Ist noch nicht an aktuelle Größen angepasst von also größeren Geräten, was ich sehr, sehr schade finde. Aber es wurde versprochen, dass es nachgeholt wird. Und ja, man kann Videos abrufen, die Tagesschau eben, man kann Beiträge abrufen, solange sie noch nicht depubliziert worden sind. Ja, leider, also das haben ja die Privaten da mit Druck durchgesetzt, dass man, dass also die Tagesschau ältere Artikel, ich glaube 1 oder 2 Wochen, wenn die gespeichert sind, dann müssen sie depubliziert werden. Das heißt, sie werden aus dem Internet herausgenommen. Damit die armen Privaten mit ihrem Müll auch noch ein bisschen Geld verdienen können. Und auch genau von diesen Privaten kommt natürlich jetzt die Riesenschelte wegen dieser Tagesschau-App. Gab es ja schon im Vorfeld große Querelen, und jetzt heißt es, dass wettbewerbsverzerrend sei das, weil schließlich wäre ja die Tagesschau quasi finanziert, beziehungsweise diese App finanziert worden durch die Gebühren, von den Fernsehzuschauern und dadurch, dass eben diese Inhalte kostenlos angeboten werden, hätten sie ja quasi einen Nachteil. Naja, sagen wir mal so, ich würde selbst dann keine Nachrichten von den Privaten lesen, selbst wenn die kostenlos wäre und die Tagesschau-App dann was kosten würde, weil ich meine, so also ein bisschen Niveau, ja, muss man schon haben. Und viel Nachrichtensendungen in den Privatfernsehen gibt es in Deutschland nicht, die dieses Niveau auch nur annähernd erreichen. Ja. Der eine Sender, der macht sowieso immer nur Börsenkurse, das ist so ungefähr so aufregend, wie wenn Donald Duck sich den Fuß gebrochen hat. Ja. Nämlich überhaupt nicht. Und die anderen, die machen dann so tolle Meldungen, ja, so was weiß ich, Oma rutscht auf der Straße aus, ja, und verklagt jetzt die Stadt und bla, also so lauter so Boulevardmüll, ja, den kein vernünftiger Mensch eigentlich wissen möchte. Ja. Und ja, jetzt kriegen die Privaten offenbar zu spüren, ja, schon würden die nicht jammern, wenn alles so gut laufen würde, müssten die ja nicht jammern. Und haben jetzt riesige Angst eben vor dieser Tagesschau-App, dass eben ihre eigene App da nicht mehr heruntergeladen wird oder gekauft wird. Die haben ja so eine Wahnvorstellung, dass sie Nachrichten im Internet verkaufen wollen. Ja, also so vor allem eben im Bereich Mobilgeräte mit diesen Apps, ja. Und wow, man solche Fantasien haben auch schon mal Leute eben auch in den USA, zum Beispiel das Wall Street Journal und die New York Times, die es dann innerhalb von kurzer Zeit wieder eingestellt haben, weil die gesehen haben, dass es einfach nicht funktioniert. Die wollen dann wieder einen Anlauf jetzt demnächst mal unternehmen und das wird sicherlich auch hier in Deutschland noch ein paar Mal gehen, bis sie dann endlich sehen, dass sich Nachrichten eben nicht dann verkaufen lassen, wenn sie verfügbar sind auf anderem Wege. Ja. Also wenn es eben nicht als App gibt, dann gehe ich eben in den Webbrowser, gucken wir es da dran. Das ist zwar nicht ganz so schön wie mit dieser Tagesschau-App, wie gesagt, die ist relativ gut gelungen, aber notfalls, ja, ich würde, wie gesagt, bevor ich die Privatnachrichten so durchsehe, würde ich auf die Nachricht komplett verzichten, wenn dann hätte ich wahrscheinlich mehr Ahnung von der Realität, als wenn ich mir diese Nachrichten nur angucken würde. Naja. Dann, Sony startet einen neuen Musikdienst. Jawohl, ganz genau. Und da muss ich mir jetzt mal wieder hier auf meinem Tablet hier das genau mal angucken, weil das ist eine bisschen kompliziertere Geschichte, ganz genau. Also, dieser Musikdienst soll wirklich die ultimative Waffe sein. Man soll 5 Dollar im Monat zahlen, ja, also ungefähr 4 Euro. Und dann soll man eben unbegrenzten Zugriff haben auf zig Lieder. Ja. Ich sehe eine Zahl drin. 6 Millionen Titel, ja, sind in diesem Katalog enthalten. 6 Millionen Titel für 4 Euro im Monat, das ist fast schon so schön, um wahr zu sein. Abrufbar ist das Ganze über die Sony PS3 vernetzte TV-Geräte und Blu-ray-Disc-Player von, ja, ich denke mal, hauptsächlich Sony, ja. Ja, weiter soll dann noch das abzuspielen sein auf portablen Geräten, die bereiten da einiges vor für die PlayStation Portable, die PSP und auch eine App für Android-Geräte wird herauskommen. Ja. Und ja, jetzt, bevor ihr jetzt wirklich hier in Euphorie ausatmet und eure CD-Sammlung gleich aus dem Fenster wirft, damit ihr mehr Platz habt, halt! Der Starttermin für Deutschland steht noch nicht fest. Warum? Wundert mich das nicht. Ja. Bin mal gespannt, was dann bei uns noch übrig bleibt davon. Welche Einschränkungen bei uns gibt, wie viel von den 6 Millionen Titeln bei uns dann verfügbar sind und so weiter und so weiter. Naja, schauen wir mal. Aber wir wollen ja immer das Beste hoffen. Ja. Und naja, aber es ist vielleicht einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Music Unlimited heißt dieser Sony-Abo-Dienst und muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ein Abo-Dienst, ist das, was mich noch reizen würde. Ja. Wer, sage ich mal, so viel in, ach, ich möchte diesen Ausdruck nicht so strapazieren, aber wer so viele Sachen in der Cloud hat, ja, und so viele Geräte, die darauf zugreifen, der fragt sich dann wirklich, braucht er überhaupt noch lokalen Platz für zum Beispiel die Musik? Ja, wenn ich hier unbegrenzt Zugriff habe auf diese auf dieses System sozusagen mit den 6 Millionen Titel, dann ist das okay. Ja. Wenn ich mir das Lied XYZ immer anhören kann, wenn ich will, dann ist das absolut kein Thema. Ja. Das ist wunderbar. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es Schwierigkeiten geben kann, wenn man es ein bisschen längerfristig sieht. Ja, wenn ich in 20 Jahren auch noch ein Lied anhören will, dann nützt mir das wahrscheinlich nichts. Wenn ich das nicht habe und nur über diesen Streaming-Service gehört habe, dann wird es weg sein. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Aber trotzdem, insgesamt gesehen, für den momentanen Musikgenuss ist das doch wirklich eine schöne Sache. Ich bin da positiv dem gegenüber eingestellt. Diese Festlegung auf die verschiedenen Geräte, das hört sich natürlich wieder stark nach DRM-Kram an. Kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn man halt einen Pauschalzugriff gewährt, ja, dass man dann eben da auch ja, das so schützt, dass nicht man, dass man halt nicht einen Monat oder 2 Monate das Ganze hat, sich alles dann herunterlädt und dann den Abo-Dienst kündigt und hat dann noch die Musik. Na, also, wobei auch hier ist natürlich eine analoge beziehungsweise ein Mitschnitt, ja, kaum zu verhindern. Wenn ich also das Teil ja, über eine Anlage laufen lasse, kann ich mir da das aufnehmen. Ja, das kann man ja nicht verhindern. Ja, und ich glaube, das ist auch nicht illegal. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Alles, was ich höre, darf ich auch auf Geräte aufnehmen, wenn da kein Kopierschutz vorhanden ist. Und über analoge Ausgang gibt es ja keinen Kopierschutz und deswegen ist das okay. Ja. Dennoch ist es natürlich ein Unterschied. Und deswegen hört sich das eben aber auch wirklich. Das ist mein Handy. Hört sich das eben auch dann wirklich deutlich danach an, dass eben ein heftiges DRM da eingesetzt wird, um das eben zu schützen. Dass es eben nur auf speziellen Geräten läuft. Immerhin, die Android-Geräte sind dabei. Und deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt auch so milde eingestimmt, trotz dem vermuteten DRM. Naja, gibt mir, was ich will, und dann bin ich ruhiger. Ja, so bin ich halt. So, was haben wir noch? Genau, Rift, ein neues MMORPG. Ich habe schon mal was davon erzählt, deswegen hier auch, ne? Hier dieses wunderhübsche T-Shirt. Ja, wuhu. Ja. Da gibt es jetzt eine neue Beta-Phase. Bei der alten konnte ich leider nicht mitmachen. Die neue ist jetzt oder wird demnächst starten. Am 28. Dezember, also am Dienstag, da geht's los. Und wer da mitmachen möchte, kann sich noch schnell anmelden und hoffen, dass er freigeschaltet wird noch dafür. Ich habe ja seit der Gamescom gewartet, bis ich eine Freischaltung für diese Beta-Phasen bekommen habe, weil sie sind sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr reserviert, was solche Beta-Tester angeht. Und diese Karten, wo die da auf der Gamescom verteilt haben, da habe ich mich ja schon gefreut, wie verrückt, dass man da mitmachen kann bei diesen Beta-Tests, um dann festzustellen, nee, nee, nee, nee, nee, das heißt nur, dass man mit diesen Karten sich überhaupt registrieren kann, ja, um dann vielleicht dann bei einem Beta-Test mitmachen zu können. Und das andere wäre nur von Freunden und Familie, ja, den Entwicklern oder wie. Also das war für mich sehr, sehr skurril und ich fand es sehr, sehr schade. Jetzt Rift ist jetzt Auf jeden Fall geht es da jetzt weiter mit Rift und ja, mal schauen. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich würde mir das Teil angucken in der Beta. Ich habe es auf der Gamescom gesehen, da hat es schon sehr, sehr schön ausgesehen. Aber es war für ja noch eine extrem frühe Phase und jetzt wollen wir mal schauen, wie es da jetzt so aussieht. Ich hoffe, dass die nicht so viel PvP machen und auch ein bisschen mehr PvE, weil das Ganze ja hört sich alles sehr, sehr PvP-lastig an und das wäre nicht ganz so toll. Wobei ich schon kleine Scharmützel doch als ab und zu mal gerne mache. Ja, mit echten Spielern. Und naja, etwas zum Schluss. Ja, wir sind schon wieder gleich am Ende. Als ob ich das nicht schon immer gewusst hätte. Ja, aber die Leute haben ja, Erwartungen und diese Erwartungen, die werden normalerweise, ja, wenn sie positiv sind, enttäuscht und wenn sie negativ sind, übertroffen. Ja, das ist fast immer, das ist fast immer so. Und wenn ihr jetzt fragt, von was redet der eigentlich? Ja. Jetzt wurde in einer Studie festgestellt, eine groß angelegte Studie von der Harvard Medical School, da wurde nämlich festgestellt, dass eben Placebos selbst dann wirken, oft, wenn bekannt ist, dass es ein Placebo ist. So stark ist die Voreingenommenheit der Menschen, ja? So stark kann eine vorgefertigte Meinung sein, dass selbst wenn man weiß, dass es Placebos sind, also das heißt Medikamente, die keinerlei Wirkung haben, ja, physikalische, absolut keinerlei Wirkung haben, selbst wenn man das weiß, wirken sie eben auf das Bewusstsein. Ja. Das ist unglaublich, unfassbar. Das ist eigentlich der Beweis, ja, oder vielleicht die Lösung zu vielen Problemen, ja, dass man die Leute eben davon überzeugen muss, dass etwas gut oder schlecht ist, ja. Oder auch, ja, weder gut noch schlecht, ne? Wir wollen ja dies außen vor lassen. Aber wirklich überzeugen, das ist nämlich das Problem. Man kann zwar den Leuten befehlen, man kann Leuten nahelegen, man kann Leute manipulieren, aber was wirklich dann übrig bleibt im Gedächtnis, das ist dann eben, sind dann eben solche Restfragmente, ja, die eben dann doch dazu führen, dass es Auswirkungen haben kann, auch wenn überhaupt gar keine Wirkung besteht. Ja. Ursache und Wirkung hier komplett verdreht. Ja. Es gibt keine Ursache, aber die Wirkung gibt es doch. Naja, nicht ganz. Es gibt eine psychologische Ursache offenbar. Aber das ist interessant und sollte auch zu denken geben. Ja. Und ja. Wenn es einmal dann wieder schlecht wird, weil man irgendwo in einem skurrilen Laden etwas gegessen hat, vielleicht ist es dann gar nicht keine verdorbene Lebensmittel gewesen, sondern nur die eigene Einbildung. Ja. Das funktioniert. Oh, das war sehr gut, das Essen. Ja. Man hat es nur eingebildet. Okay, Leute, das war's. Die letzte Sendung. In diesem Jahr, letzte Sendung 2010. Deswegen, Baba, ich möchte euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Wahrscheinlich kein Problem bei dieser Straßen- und Wetterlage, aber dennoch, ihr wisst, was ich meine. Und ein frohes neues 2011. Ich hoffe, dass alles Positive in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht. Und damit verabschiede ich mich von euch. Jetzt muss ich hier noch meinen Trailer krampfhaft, meinen Outro krampfhaft suchen. Ach Mann. Ah ja, wie gesagt, ne? So, hier ist es. Ja, also dann, halte die Ohren steif und ja, knallt schön. Ne? Oder auch netten, spart euch das Geld für ein Android-Handy. Oh, jetzt habe ich wieder Werbung. Also, tschüss.